Erster Bezalel machte die Lade. Er machte sie aus Akazienholz. Sie war 2,5 Ellen lang. Sie war 1,5 Ellen breit und hoch. Zweiter, er bedeckte die Lade innen und außen mit reinem Gold. Er machte einen goldenen Rand ringsum. Dritter, dann machte er 4 goldene Ringe. Sie waren für die Lade. 2 Ringe waren auf einer Seite. 2 Ringe waren auf der anderen Seite. Vierter, dann machte er Stangen aus Akazienholz. Er bedeckte sie mit Gold. Fünfter, er steckte die Stangen durch die Ringe. Die Ringe waren an den Seiten der Lade. Damit konnte man die Lade tragen. Sechster, dann machte er einen Deckel. Er war aus reinem Gold. Er war 2,5 Ellen lang. Er war 1,5 Ellen breit. Siebter, er machte auch 2 Cherubim aus Gold. Er formte sie aus einem Stück. Sie waren an den beiden Enden des Deckels. Achter, ein Cherub war an einem Ende. Der andere Cherub war am anderen Ende. Er setzte die Cherubim an den Deckel. Neunter, die Cherubim hatten ihre Flügel nach oben. Ihre Flügel bedeckten den Deckel. Ihre Gesichter sahen sich an. Ihre Gesichter sahen zum Deckel. Zehnter, dann machte er den Tisch. Er war aus Akazienholz. Er war 2 Ellen lang. Er war 1 Elle breit und 1,5 Ellen hoch. Elfter, er bedeckte ihn mit reinem Gold. Er machte einen goldenen Rand ringsum. Zwölfter, dann machte er einen Rand. Er war 1 Handbreit breit. An diesem Rand war noch ein goldener Rand ringsum. Dreizehnter, er machte 4 goldene Ringe. Er machte sie an den 4 Ecken der Füße fest. Vierzehnter, die Ringe waren nahe am Rand. Sie waren für die Stangen. Damit konnte man den Tisch tragen. Fünfzehnter, er machte die Stangen aus Akazienholz. Er bedeckte sie mit Gold. Damit konnte man den Tisch tragen. Sechzehnter, dann machte er die Dinge für den Tisch. Das waren Schüsseln, Schalen, Becher und Kannen. Sie waren für die Opfergaben. Alles war aus reinem Gold. Siebzehnter, er machte den Leuchter aus reinem Gold. Er formte ihn aus einem Stück. Er hatte einen Fuß und einen Ständer. Er hatte auch Blumen und Knospen. Achtzehnter, 6 Arme kamen aus seinen Seiten. 3 Arme waren auf jeder Seite des Leuchters. Neunzehnter, an jedem Arm waren 3 Blumen und Knospen. Sie sahen aus wie Mandeln. Das war an allen 6 Armen. 20. Am Leuchter selbst waren 4 Blumen und Knospen. Sie sahen aus wie Mandeln. 21. Eine Knospe war unter jedem Armpaar. Es gab 6 Arme am Leuchter. 22. Die Knospen und Arme waren aus einem Stück mit dem Leuchter. Alles war aus einem Stück geformt. Es war aus reinem Gold. 23. Dann machte er die 7 Lampen. Er machte auch Dochtscheren und Schalen. Alles war aus reinem Gold. 24. Er brauchte 1 Talent reines Gold. Das war für den Leuchter und alle Dinge dazu. 25. Dann machte er den Räucheraltar. Er war aus Akazienholz. Er war 1 Elle lang und 1 Elle breit. Er war 4-eckig und 2 Ellen hoch. Seine Hörner waren aus einem Stück mit ihm. 26. Er bedeckte ihn mit reinem Gold. Er bedeckte die Oberseite und die Seiten ringsum. Er bedeckte auch seine Hörner. Er machte einen goldenen Rand ringsum. 27. Unter dem Rand machte er 2 goldene Ringe. Sie waren an den 2 Ecken auf jeder Seite. Sie waren für die Stangen. Damit konnte man ihn tragen. 28. Er machte die Stangen aus Akazienholz. Er bedeckte sie mit Gold. 29. Dann machte er das heilige Öl zum Salben. Er machte auch reinen, guten Weihrauch. Er machte es wie ein Parfümeur.